Winifred, ich habe mit Tony Morell gesprochen. Vermutlich leugnet er alles. Er steckt in einem finanziellen Schlamassel. Das ist der Grund, weshalb er Gretas Juwelen gestohlen hat. Aber er hat Greta nicht umgebracht. Hast du dafür einen Beweis? Nein, noch nicht. Scotland Yard ist überzeugt, dass Tony der Mörder ist. Stimmt. Wenn wir nicht schnell handeln, wird Tony der Prozess als Mörder gemacht und der wirkliche Mörder könnte noch einmal zuschlagen. Das ist doch alles ziemlich aufregend. Du hast recht gehabt, es muss jemand vom Theater gewesen sein. Greta wurde innerhalb weniger Minuten, wenn nicht gar Sekunden, nachdem sie von der Bühne gekommen war, erdrosselt. Ich habe eine Liste mit den Hauptverdächtigen gemacht, da. Ich habe sie da an die Wand gepinnt. Ach, ausgezeichnet. Kannst du einen Weg finden, um mit David Muir und Della Maitland zu reden? Ich kenne David seit Jahren. Und ich bin sicher, ich kann La Maitland davon überzeugen, dass ich einen Artikel für die Theater World über die Kunst der komischen Darstellung schreibe. Ich werde mit den jüngeren Mitgliedern des Ensembles sprechen. Einige haben heute Nachmittag bei mir vorgesungen und vorgesprochen. Noel, sei diskret. Einer von uns könnte immerhin mit dem wirklichen Mörder reden. Also wirklich, Winifred. Diskretion ist meine zweite Natur. Mr. Coward, was kann ich für Sie tun, Sir? Ist Miss Christopher im Haus? Die ist gerade schnell zum Einkaufen gegangen. Wird aber wohl jeden Augenblick zurück sein. Danke, Hoskins. Sie hatten noch Dienst an dem Abend, an dem Miss Cunningham ermordet wurde. Der Abend wird mir für immer im Gedächtnis bleiben, Mr. Coward. Ich hätte mir niemals vorstellen können, dass Tony Morell so etwas tun könnte. Wieso nicht? Er ist doch ein Gentleman. Aber am Ende sind's dann immer die ganz Stillen. Ich kann mir vorstellen, Hoskins, dass die Polizei Sie das schon 100-mal gefragt hat. Fragen Sie trotzdem, Sir. Am Abend des Mordes, da war es doch wohl völlig ausgeschlossen, dass ein unbekanntes Gesicht an Ihnen vorbeihuschen konnte, oder? Ausgeschlossen, Sir. Nicht bei mir, Sir. Da ist die junge Dame, Sir. Hallo, Mr. Coward. Haben Sie ein paar Minuten Zeit für mich, Miss Christopher? Tut mir leid, diese Unordnung. Miss Cunninghams Garderobiere ist sauer, weil ich einspringe. Sie weigert sich, hier sauber zu machen. Ihr erstes Mal in Garderobe Nummer 1? Ja. Es ist herrlich. Das große Zimmer, das Telefon, es ist alles viel größer als mein Zimmer in Wimbledon. Aber es ist auch schrecklich. Ich meine, man hat Gretas Leiche genau da gefunden, wo sie jetzt stehen. Oh. Darf ich mich setzen? Selbstverständlich. Möchten Sie einen Drink? Ich kann es gar nicht glauben. Ich bewundere Sie seit Jahren. Gestern, als Eddie und ich tanzten und ich aufschaute und sah, dass Sie hereinkam, ich wäre fast gestolpert. Ich nehme einen Sherry. Sherry. Ja, natürlich. Verzeihen Sie. Sie werden vermutlich das über Tony Morell mitbekommen haben. Die Direktion hat Edward heute Morgen mitgeteilt, dass er die Rolle von Mr. Morell bis zum Ende der Aufführung übernehmen soll. Glauben Sie, dass er es war? Miss Cunningham hat sich ihm gegenüber sehr unfair verhalten. Aber gab es nicht auch andere Mitglieder des Ensembles, die ihre Schwierigkeiten mit Miss Cunningham hatten? Sie ignorierte ganz einfach die jungen Leute im Ensemble. Vor allem die Mädchen. Ich war zwar ihre Zweitbesetzung, aber ich bezweifle, dass sie ihnen auch nur meinen Namen hätte nennen können. Und die jungen Männer? Die hat sie hierher eingeladen und mit Gin und Kaviar vollgestopft. Gab es unter den jungen Männern einen, dem sie besonders zugeneigt war? Nicht, dass ich wüsste. Könnte ich wohl eine Zigarette haben? Danke. Della Maitland hasste sie. Miss Cunningham hat immer versucht, sie an die Wand zu spielen. Was ist mit dem Direktor? Der arme alte David. Man sagt, sie hätte ihn zum Kokain getrieben. Jedes Mal, wenn Greta während der Proben ihren Tobsuchtsanfall bekam, verschwand David auf die Toilette. 5 Minuten später tauchte er wieder auf, gut gelaunt und heiter. Vielleicht hat er nur ganz langsam bis 500 gezählt. Er litt an Nasenbluten. Das soll ein Zeichen für Kokain sein. Und somit sollte er Miss Cunningham im Kokainrausch erdrosselt haben? Ich dachte, Sie hätten gesagt, es war Tony Morell. Das jedenfalls glaubt die Polizei. Hi Jude, ich gehe jetzt einen Tee trinken. Oh. Hallo, Mr. Coward. Hallo, Edward. Hallo. Ich gehe ins Café. Hätten Sie was dagegen, wenn ich mich Ihnen anschließe? Miss Christopher? Hoskins? Ist Ihr berühmter, Ihr vornehmer Besucher also weg? Ich ruhe mich ein bisschen aus. Ich habe eine Vorstellung vor mir. Mein tiefes Bedauern, Miss Christopher, dass Sie in einer so wüsten Umgebung ausruhen müssen. Aber bitte, wir sollten über die Unordentlichkeit in diesem Hause nichts nach draußen dringen lassen. Was wollen Sie, Hoskins? Das Theater ist wie eine Familie, Miss Christopher. Wir streiten uns, wir bringen uns sogar gegenseitig um, aber wenn es um die Welt da draußen geht, dann bilden wir eine einheitliche Front. Lauschen wir auch an Türen? Touché, Miss Christopher. Wir verstehen uns. Ach ja? Werden Sie sich jetzt bei Mr. Coward über mich beschweren, oder? Was? Sie sind lästig. Bitte gehen Sie jetzt. Ihr Mr. Coward ist mit Mr. Shale weggegangen. Der junge Mr. Shale wird ganz sicher 2 oder 3 Dinge über Sie zu erzählen haben. Oder nicht, Miss Christopher? Und was trinken wir? Weißwein? Ja. Ja, gut, Weißwein. Herr Ober, bringen Sie uns bitte eine Flasche Weißwein. Ich kann's immer noch nicht ganz glauben. Was? Na, ich esse Fish and Chips mit Noel Coward. Wie lange sind Sie schon am Theater? 5 Jahre. Mhm. Und die Männer in meiner Familie dürfen entweder Bischöfe werden oder Staatsanwälte. Wie konnten Sie dem entkommen? Ich habe meine Prüfungen in Cambridge nicht bestanden. Absichtlich? Ich habe die Fragen in Limericks beantwortet. Anständige Limericks? Hm. Gibt es denn auch anständige Limericks? Ist das Ihr erstes Mal im West End? Ja. Ich hätte nie erwartet, so bald schon eine Hauptrolle spielen zu dürfen. Arme Miss Cunningham. Was haben Sie eigentlich von Miss Cunningham gehalten? Sie war eine falsche Schlange. Schon diese Scarlett O'Hara-Getue. Als Darstellerin habe ich sie bewundert. Ihre Konzentration war stellar. Aber ich habe sie kaum gekannt. Ach, wirklich? Ja, wirklich. Ich gehe mit Judith. Judith ist eine großartige junge Frau. Sie ist nützlich. Meine Familie akzeptiert sie. Oh, Familien können einem auf die Nerven gehen. Ich bin jetzt mein eigener Herr. Schön, das zu hören. Gibt es Neuigkeiten über Tony Morell? Die Polizei ist sich ziemlich sicher, dass er der Mörder ist. Sonderbar vor. Sonderbar? Nervös, heimlich, tuerisch. Hat er Greta Cunningham ermordet? Jeder im Ensemble glaubt das. Und was glauben Sie? Ich sollte Ihnen das nicht sagen. Sagen Sie es mir trotzdem. Judith. Sie war höllisch eifersüchtig auf Greta. Ehrgeizige junge Zweitbesetzung, egozentrischer Star im mittleren Alter, da muss man mit so etwas rechnen. Miss Cunningham konnte unglaublich bösartig sein. Wenigstens einmal in der Woche tat sie so, als wäre sie zu erschöpft, um weitermachen zu können. Sie wartete, bis Judith fertig war, und dann übernahm sie schnell und spielte weiter. Ist es da ein Wunder, dass Judith sie umbringen wollte? Hat sie das gesagt? Sie hat gesagt, am liebsten würde ich ihr den Hals umdrehen. Das sage ich mindestens 3-mal am Tag selbst. Yes. Sie haben recht. Judith ist okay. Wohnen Sie in London? Ich habe ein winziges Zimmer. Dachgeschoss. 22 Eaton Place. Ah, dann sind wir sozusagen Nachbarn. Ich bin vormittags da. Wenn Sie also mal keinen Zucker mehr haben. Wo Sie das sagen? Ich habe nur noch einen winzigen Rest.